Freiburg. In Baden-Württemberg droht am kommenden Wochenende ein schweres Unwetter. Besonders betroffen ist aller Voraussicht nach der Schwarzwald. Gerade hat der Deutsche Wetterdienst, DWD, eine Unwetterwarnung der Stufe 4 für die Region herausgegeben. Die ersten Sturmböen sollen in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Geschwindigkeit von bis zu 60 km pro Stunde erreichen und im Laufe der nächsten zwei Tage nicht nennenswert nachlassen. Am Sonntagvormittag sei in den Höhenlagen des Schwarzwalds, ab etwa 800 Metern, stellenweise sogar mit orkanartigem Wind zu rechnen. Dieser könnte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Kilometern pro Stunde über das Land fegen, sagt Tobias Hermeling, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst am Feldberg. Unterhalb der 800-Meter-Grenze sei die Lage zum jetzigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen. Auf jeden Fall sei aber mit starkem Niederschlag und heftigem Wind zu rechnen, meinte der Meteorologe. Der Deutsche Wetterdienst warnt daher vor Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr. Autos sollten nicht unter Bäumen abgestellt werden. Grundsätzlich sollte man auf Autofahrten nach Möglichkeit ganz verzichten. Laut dem Deutschen Wetterdienst wird sich die Wetterlage erst in den frühen Morgenstunden des kommenden Montags beruhigen.